Wärst du gern mir Jesu ähnlich, nur dein Blick auf ihn gericht. Denke stets an seine Mahnung, wache bitte, schlafe nicht. Wache bitte, wache bitte, wache bitte, bitte, schlafe nicht. Wache bitte, wache bitte, so hast du das Lebenslicht. Wach und bitte, vergiss es nicht. Wenn mit düstern Kummerwolken deine Seele umgeben ist, siehe dort am Kreuze stammen, starb dein Heiland Jesus Christ. Wache bitte, wache bitte, wache bitte, bitte, schlafe nicht. Wache bitte, wache bitte, so hast du das Lebenslicht. Wach und bitte, vergiss es nicht. Wache bitte, bis der Morgen jener Lichtswelt dir bricht an, wo vereint mit den Erlösten dem Lamme beten an. Wache bitte, wache bitte, wache bitte, schlafe nicht. Wache bitte, wache bitte, so hast du